Weiler Frankreich, raus aus Frankreich, raus aus Monaco, rein nach Monaco, rein nach Frankreich, raus aus Frankreich, rein nach Monaco, rein nach Monaco. Herrschaften, jetzt dieses Monaco, nicht? Das ist ein bisschen schwer zum Erklären, weil es ein selbstständiges Weltreich ist, oder genauer gesagt halb, nicht? Ein halb Weltreich. Und zwar liegt das an die Leute ihrer Verfassung und außerdem liegt es am Mittelmeer. Und, und gehört deshalb halb zu Frankreich und die andere Hälfte gehört diesen griechischen Heizöltransporter. immer der amerikanische Präsidentenfrauen aufkauft. Und deshalb kann man als Tourist das Monaco auch als Fürstenwesen bezeichnen, wenn man will. Ja, aber jetzt, dass Sie nicht völlig durcheinander kommen, zeige ich Ihnen mal eine Landkarte. Hier, nicht? Das ist der Stadtplan von Dortmund. Nicht? Ja. Also alles hier ist Dortmund und nur hier unter in der Ecke ist Schwerte in Sauerland. Und genauso wie diese Schwerte müssen Sie jetzt das Fürstenreich vorstellen. Das heißt nicht ganz genauso, weil Schwerte ja 25.000 Einwohner hat und dadurch 2.500 Sauerländer größer ist wie Monaco. Aber wenn Sie die mal wegdenken, dann zerfällt das Schwerte in drei Teile. Alles, was über der Autobahn liegt, heißt Kondamine. Und unter der Autobahn, bis zur Hörder Straße, denn die Bahnlinie längs, ist Monte Carlo. Und nur das ganz kleine Stückchen, die Ecke oben links über dem Bahnhof, nicht so groß, ist Monaco. Hinterrücks, von mir aus gesehen, liegt das auf diesen Felsen im Mittelmeer, so gut es kann, und wird regiert von ein gewisser Fürst Rainer Grimaldi. Sie selbst kennen den bestimmt aus dem Fernsehen. Da sieht er immer so aus, wie wenn sich Marlon Brando als italienischen Friseur verkleidet. Nun kann man, ist natürlich bei so hochadeligen Persönlichkeiten auch das Geschlechtliche immer besonders schön oder schön interessant. Und kann man sagen, dass den Rainer sein Geschlecht nicht, das reicht von diesen Felsen bis in die Tropfsteinhöhlen der Umgebung. Allerdings nur der Näheren. Tropfstein, da kennen Sie das Prinzip, nicht, wenn Sie meinetwegen ein undichter Wasserhahn haben, nicht, denn macht der so gelbe Flecken. Nicht, und zwar im Laufe der Zeit und in der Badewanne. Und wenn der Hahn jetzt so ein richtiger Dauertropfer ist, nicht, ein paar hundert Jahre lang, nicht, dann werden die Flecken immer größer und eindrucksvoller und eines Morgens haben sie auch so wunderbare Säulen in der Badestube. Ich könnte sogar Eintritt nehmen für. Und in so eine Tropfsteinhöhle hat man nur vor Tausende von Jahren die Gräten von den ersten Monaker gefunden. Der war wahrscheinlich damals gestorben, also noch zu Lebzeiten. Und deshalb hat er jetzt seine Ruhe im Museum gefunden. Zu Bildungszwecke liegt er da so rum. Hör, wie ich bei uns im Garten nicht das neue Fundament für den Ziegenstall ausgegraben habe, bin ich auch auf so ein Knochen gestoßen. Und oh Junge, kam gleich der Heimatpfleger von Stadtanzeiger. Ich hatte mitgenommen, überall rumgezeigt, nicht so in der Volkshochschule, im Gesundheitsamt, nicht, aber ist geschlechtlich für mich nichts mehr rausgekommen. Nee, weil der stammte also leider nicht von einem Vorfahren, sondern mit Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit von einem Schwein. Ich aus. Aus einer Schwarzschlachtung von meinem Grundstücksvorgänger. Nun kann sich aber der Rainer natürlich einen viel teureren Heimatpfleger leisten. Und ja, der hat das wissenschaftlich bewiesen, dass dieses Skelett der fürstlichen Familie wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Und deshalb sind die auch Arsch an Connu, nicht von unbekanntem Alter. Nicht, das steht. In Frankreich steht das immer auf der teuerste Schnapsflasche. Ich wo so, ehrlich, wo so der edelste Fusel drin ist. Und bedeutet, dieser Weinbrand ist schon vor so viele Jahre verschnitten worden. Ich dachte, ich. Dass sich heute kein Aas mehr daran erinnern kann. Deshalb Arsch an Connu von unbekanntem Alter. Ja, wenn man mal richtig überlegt, das ist aber wunderbar interessant, wie die an diese Parzelle hier drangekommen sind, der Grimaldis. Nicht etwa mit Bausparvertrag wie unser eins, sondern mit Tapferkeit vor den Feinden. Die waren wohl damals gerade eingezogen, vor 1000 Jahren, für einen Krieg gegen die Schreiner. Oder nee, nicht Schreiner, Maurer. Und haben sie wohl anständig welche von weggeputzt. Ja, wie der Kampf vorbei war, ganze Kompanie angetreten, hieß Grimaldi, du kriegst Monaco. Anstatt Orden, ne? Wie das nur genau gerechnet wurde, vielleicht pro Toter ein Hektar, ich weiß es nicht, jedenfalls. Konnten die aber Narrenkrieg mit ihrer Belohnung mehr anfangen wie unser eins mit dem EK2. Ja, an die schönste Stelle des Landes, nicht, haben sie ihr persönliches Eigenheim hingepflanzt. Direkt über den Sportplatz von Monaco Eintracht, oder wie der Verein da heißt. Und wenn jetzt Fußball ist, dann braucht der Fürst nicht erst so Sonntagsanzug und nach Karten anstehen, sondern kann er ganz gemütlich in Filzlatschen, nicht so ein Kissen über seinen Gartenzaun, nicht, oder Burgmauer, nicht, oder Spiele da live begucken. Nun hatten ja die Grimaldis mit den Techtmeyers immer schon eins gemeinsam, nämlich auch eine Familie mit viel Verwandtschaft. Nicht, und ist klar, dass da schon manchmal so kleine Reibereien gibt. Nicht, wie bei uns auf die Beerdigung von Tante Clara. Oder mein Schwager auch so lange am Stänkern war, nicht, bis das sein Kranz oben aufzuliegen kam. Wegen des lieben Friedens willen. Ja, so haben die sich hier auch schon mal in die Haare gekriegt. Mal hat ein Grimaldi, sein Bruder, so ein bisschen umgebracht. Ich hatte aber nicht lange Spaß von gehabt, weil dann ein Neffe ihn wieder über den fürstlichen Jordan geholfen hat. Mein Schwager lebt immer noch. Aber wir haben ja schließlich auch nicht mehr diesen Arsch an Connu, dieses unbekannte Alter. Nun muss ich für Autofahrer leider noch ein sechster Sinn von mir geben. Ob Condamine, Monte Carlo oder auch Monaco selbst, das ganze Fürstenwesen ist für zum Parken überhaupt nicht empfehlenswert. Die Hauptstraßen ist alles Halteverbot, die Tiefgaragen müssen sie bis im Winter warten, da sollen da ein paar Plätze frei sein und die Nebenstraßen sind alles Treppen. Also, ob sie wollen oder nicht, als Autofahrer kommen sie hier überhaupt nicht zum Halten, sondern müssen wie so ein Irrer von Kurve zu Kurve pesen. Und das ist dann diese berüchtigte Rollei Monte Carlo. Die einzige Parkuhren, die hier rumstehen, ohne dass einer vorsteht, sind hier am Hafen. Aber da können sie auch nicht abstellen, weil diese Parkuhren gar keine sind, sondern Seenotrettungsautomaten. Nicht, wenn mal eins wegen den schweren Sturm den Kapitän seinen Batterierasierer leer gelaufen ist, nicht, oder der Schiffskoch hat aus Versehen den Ascheimer in Trinkwasser gekippt. Ne? Er selbst leuchtet zwar der Kippen in Kaffee, aber die Mannschaft fängt schon langsam am Meckern an. Nicht, dann brauchen sie gar nicht erst SOS funken, wenn sie genügend Kleingeld bei sich haben, schiffen sie schnell mal nach Monaco. Nicht, und dann können sie hier auf der Straße in Selbstbedienung elektrisch und Wasser aus dem Automat ziehen. Nicht wie anderswo Kaugummi und Zigaretten. Doch der Hafen sonst, ne, sehen Sie ja selbst, ganz wenig Schlauchboote, sondern meist so größere Amüsierfregatten, nicht, kennt man ja aus der Lesemappe. Nur Kaviar, eine Kochpötte in der Register Bruttotonnen echten Markensekt und in der Koje nur Filmsternchen und Fernsehansagerinnen. Doch mit sowas fährt man als Playboy hier zum Angeln, statt mit Würmer. Jetzt mal rein strategisch betrachtet, ist das Fürstenwesen natürlich ganz besonders unangenehm zum Verteidigen, weil das so klein ist, ne? Und zwar an alle Seiten. Ja, angenommen war Zweifrontenkrieg, dann täten sie den Monaker beim Rückzug gegenseitig mit den Hintern umschubsen. Sicher, die haben ja überall große Haufen mit Kanonenkugeln hingemacht, Arsch an Connu, habe ich Ihnen das schon, wissen Sie Bescheid, nicht ganz alt. Aber die sind wohl mehr zur Abschreckung, damit nicht eine größere Reisegesellschaft eines Tages einen Rappel kriegt nicht, und erobert Monaco in Handstreich oder in Vollrausch. Nee, aber für die richtigen Feinde gibt es hier natürlich auch reguläre Truppen. Zwei Mann sind das, die stehen rund um Uhr vor der fürstlichen Haustür und sind da die Schilderhäuschen am Bewachen. Ab und zu kommt mal ein Offizier nachgucken, wie viele von den beiden inzwischen desertiert sind. Oder wenn man eine Tasse Kaffee trinken will oder muss eine Tasse Kaffee lassen, ja, muss erst ein Ersatzspieler von der Reservebank. Und die meisten Touristen, die hier angewackelt kommen, nicht hochnäsig wie sie sind, weil bei ihnen zu Hause ja so Schilderhäuschen von ganzen Armeen bewacht werden, die grinsen natürlich. Die machen so abtrünnige Bemerkungen über diese Pralines-Soldaten. Ich sagt einer neben mir und zeigt da so auf die Hundedeckchen, was diese Lanzer hier über die Stiefel tragen. Sagt er, der deutsche Soldat hatte Fußlappen in Knorrelbecher getragen. Damit ist er bis vor Moskau marschiert. Ich sag ja, aber außen sind sie appetitlicher. Und außerdem ist Monaco bis heute ungeteilt. Hat noch sämtliche Ostgebiete. Ist doch wahr. Ich meine, ich habe bestimmt nichts gegen diese Vergangenheitsgeschichte, aber in Urlaub hängt eine Nazi-Hitler-Neuralgiewelle bestimmt zum Hals raus. Weil die beiden, die sind nämlich in Wahrheit nur die Spitze von Eisberg. Aber was unter der Oberfläche schwimmt, das können sie jeden Mittag um 12 genau gewahr werden. Weil da geht bei diesem Altbau da hinter mir ein Türchen auf, ne, wie so eine Kuckucksuhr. Und dann kommt besonders sonntags die Mittagsschicht, aber mit ein Schmackes da rausmarschiert. Die Touristen werden abgesperrt, damit die nicht aus Versehen ein Schmalfilmer mit der Linse und einem Stechschritt gerät. Und wenn sich denn vor den Rainer sein Chapeau, um das mal französisch zu sagen, der Morgen- und der Mittagsschicht gegenübersteht, dann begreift man erst, was die Monaker für eine Farce de Fropp in Hinterhalt haben. Ich will jetzt nichts gegen den Schwerter Schützenverein sagen, aber so anziehend wie die hier abschrecken, kann der bestimmt nicht. Doch was einen besonders aufstößt hier oben, ist, dass diese Monegassen, oder nicht nur die Gassen, sondern auch die Straßen, alles sehr, sehr sauber ist. Obwohl das ja hier eigentlich nur so ein Altbauviertel ist. Nicht, dass man bei uns zu Hause direkt ja, Sanierungsgebiet für sagen täte. Aber Junge, die haben das hier so sauber, keine Bananenschale liegt rum, keine Zigarettenkippe. Dauernd ist einer am Fegen. Ich sag schon für einen Landsmann, ich sag, wenn man hier aus Versehen mal hinspucken würde, käme da bestimmt also mindestens ein Monaker mit einem Aufwischlappen. Doch, wissen Sie, manchmal, da bieten die hier ein richtig majestätisches Schauspiel. Da öffnet sich hier vorne die Kirchentür. Nicht? Und hier müssen sie alles voll Touristen vorstellen. Und dann hält da so einen schwarzen Straßenkreuzer mit der fürstlichen Hoheitsflagge am Kopfflügel. Und dann kommt das Fürstenpaar, aber so richtig mit gravimetrischen Schritten da rausgewackelt. Ne? Oh Junge, und die Leute sind am Knipsen, am Applaudieren. Ich meine, ich kannte die zwei ja schon als Wachsfiguren. Hatte ich sie mir in London mal beguckt, bei dieser Madame Tussaud. Aber wenn ich jetzt so 3 Meter von ihnen weg in Fleisch und Blut da um Rücksitz krabbeln, nicht die Blagen hinterher, also ehrlich, die sehen fast so original aus wie in der Illustrierte. Ja, ich warte jetzt ein bisschen, vielleicht habe ich heute Glück, ne? Ich habe mir extra so ein Transparent mitgebracht, mich für meine Referenz zu erweisen. Die Kundschaft hier in Monte Carlo nicht bloß aus reichen Leuten, sondern teilweise sogar auch aus feinen Leuten. Und das kannte ich ja schon aus der Zeitung und von unserer Tante Hedwig. Die liest da immer so das gelbe Blatt, blaues Wochenende, bunte Post, diese sogenannte Regenwurmpresse. Und da kann man ja wunderbar nachlesen, wie gerade der allervornehmste Verhältnisse sich ausgerechnet hier in Monte Carlo abspielen. Ja, nur gibt es für so reiche, feine Leute natürlich auch die passenden Geschäfte, Luxustrikotagen, Edelgeschmeide, denn diese Altertümer, die beim Sperrmüll immer als erste geklaut werden, aber ist alles so teuer gemacht, dass man auch mit einem großen Geldbeutel eigentlich ganz gut zu Rande kommt. Ja, was ist noch denn auch Geschenkartikel? Nicht, weil ja in diese feine Kreise hier noch die Sitte der Morgengabe herrscht. Und zwar funktioniert das so, wenn meinetwegen ein Herr von Welt einer Dame in Liebe zugetan war, nicht, und die wachen morgens beide auf, sind so richtig schön glücklich, dann haut sie ihm nicht extra ein Spiegelei mehr in der Pfanne, sondern schickt sie ihm eine goldene Armbanduhr. Und hinten drauf hat sie ihre Dingens, wie sagt man, also wie sie heißt, ihre Buchstaben, nicht? Hat sie hinten schön so draufkratzen lassen. Doch jetzt Herrschaften, Geldanlage und Vermögensbildung. Wie das findet hier in dieser Art Hauptbahnhof da hinten statt. Das ist nämlich die berühmte Bank von Monte Carlo oder Spielbank, genauer gesagt. Und zwar arbeitet die im Prinzip, ja, genau wie bei uns zu Hause Sparkasse, nur eben viel schneller. Gucken Sie mal, wenn Sie bei uns zum Beispiel 1000 Mark auf der Sparkasse tragen, dann dauert das auch manchmal aber 10 oder 15 Jahre, bis Ihr Geld der Hälfte wert ist. Und hier klappt das in den meisten Fällen schon in 10 Minuten. Da weiß man also viel schneller, woran man ist. Das liegt daran, dass die hier die Vermögensbildung nicht mit so festverzinsliche betreiben oder solche Investmentfalsifikate, sondern mit sogenannten Chipse. Und die kann man dann selber verlieren, wie man am liebsten gerne möchte. Entweder bei Baccarat oder Blackjack oder auch bei diesem berühmten Roulette. Dazu geht man am besten an so einen großen Billardtisch, wo schon viele Leute drumherum sitzen, teils Arsch an Connu, teils auch Jüngere, und machen so Gesichter, als wenn sie alle ein schweres inneres Leiden hätten. Manche sehen wie Magen aus, andere wie 12-Finger-Darm, je nachdem. Und dann hocken da noch 4 Mann in Frackanzüge bei. Das ist also ein Schiedsrichter und ja, sogar 3 Linienrichter, aber die heißen hier Croupiers. Ja, jetzt, wie ich jetzt an den Tisch da rankam, ne, war gerade ein Stuhl frei geworden, wollte ich natürlich erstmal vorstellen. Ich sag, Bonsoir, mein Name ist Tegmeier, angenehm. Und wollte ich so reihum um die Hand geben, erst den Frauen und dann den Männer, wie man ja in der Tanzstunde gelernt hat, war aber nichts. Zum guten Ton gehört hier vor allem die Unfreundlichkeit. Naja, habe ich mich eben so hingesetzt und mich das Ganze mal beguckt. Und zwar müssen Sie sich das so vorstellen. Der Oberkopier, der schreit zuerst mal, Monsieur, dame, fest vos jeux. Das ist Französisch und heißt so viel wie auf die Plätze, fertig, los. Und dann dürfen jetzt alle, die am Tisch sitzen, die dürfen jetzt von ihren Chips was auf diesem Spielfeld kleckern. was da auf dem grünen Filztuch aufgemalen ist, wie es irgendein schönes Muster vorhanden ist. Und dann auf einmal lässt der Chefcroupier seine Nummernscheibe absausen und schmeißt so eine kleine weiße Kugel rein. Und wenn die plötzlich zum Eiern anfängt, dann schreit er, rien ne va plus, das heißt so viel wie Feierabend, also es werden keine Spenden mehr entgegengenommen. Und du kannst ganz deutlich sehen, wie die Leute über den Tisch so ein ganz langweiliges Gesicht machen, aber unter dem Tisch, da zittern so die Knie, und zwar so lange, bis die Kugel in so einen kleinen Schatt reingefallen ist. Jetzt sagt der Oberkopier nochmal was Französisches und dann kommen auch schon seine Kollegen mit ihren Haken und fegen die meisten Schipse auf einen Haufen. Ein paar lassen sie liegen, überlegen sie so ein bisschen und dann werden die gewisse Mitspieler zugeteilt. Die kriegen sogar noch ein paar dabei, aber die tun jetzt so, als ob es ihnen auf die paar Plastikmarken auch nicht mehr drauf ankäme. Im Gegenteil, geben sie meistens noch den Kopier wieder mal zurück und das schmeißt der dann in diesen Schlitz der Angestellten, damit die auch schön bei guter Laune bleiben und nicht etwa plötzlich aufhören und überhaupt kein Geld mehr annehmen. Ja, und kaum haben sie den ganzen Tisch sauber gehakt, da fangen die Herrschaften schon wieder an und machen neue Haufen auf das Tuch mit ihren Chipsen. Ja, nur soll ja dieser Spieltrieb eine richtige Krankheit sein. Früher zum Beispiel, als man hier nur frisch rasiert und mit Sonntagsklamotten reingelassen wurde, da sollten Leute nicht nur Chipsen, sondern ach Junge, ganze Rittergüter verspielt haben. Erbtanten, den guten Ruf. Und wenn so ein Offizier nur noch in Hemd und Hose da saß, hat er sogar sein Reitpferd in Roulette gesetzt. Ist mal inzwischen aber von abgekommen, weil das doch wohl zu schwierig war, die Gäule so mit den Haken hier hin und her zu schieben. Ach, mir persönlich war das Ganze sowieso zu kompliziert. Deshalb bin ich lieber an einen von diesen Glücksautomaten gegangen, die hier auch überall rumstehen. Da brauchen Sie nur einen Frank reinschmeißen, dann hier an so einen Hebel runterziehen und dann kommen da nicht etwa wie bei unserer Eckkneipe so Zahlen, sondern Bilder. Vielleicht hat sie hier schon mal so Entwicklungsländer oder Chinesen zu Besuch haben, die können das dann leichter lesen. Drei Glocken sind der Hauptgewinn. Nicht drei Pflaumen ist auch noch ganz gut, aber wenn man zwei Pflaumen und eine Zitrone hat, ist schon Käse. Ja, nun ist ja Monaco, wie Sie vielleicht schon an meiner Anfangsausführungen bemerkt haben, ein Volk ohne Raum. Jeden Quadratmeter ist hier zugebaut, die Straßen laufen zum Teil sogar zweistöckig. Manche Häuser sind sowieso so schmal, dass man die Betten wahrscheinlich hochkant stellen muss. Nicht aber, jedes Volk hat schließlich sein Recht auf Ausdehnung. Bloß wohin? Ne, könnte natürlich der Rainer einen Krieg mit Frankreich anfangen, in heftige Straßenkämpfe, so eine Einbahnstraße in den Nachbardorf, wo so Leil erobern, aber dann käme wahrscheinlich gleich wieder der UNO mit ihrem Blauhelm angetrabt, nicht dauernd den Kissinger zu Besuch, mit dem Pulverfass da zum Ausbügeln. Nicht, und deshalb ist er auf eine viel bessere Idee gekommen und tut jetzt sein Fürstenreich in Wasser ausdehnen oder auf Meer, nicht, kann man direkt sagen. Und dann auch gleich in der Luft drauf, weil ja, da ist ja auch noch Platz. Nicht, das hat nur den kleinen Nachteil, dass diese alte Monaker, die früher einmal den Blick auf das Meer gekauft hatten, nicht, dass die jetzt nur noch in den Fenstern von Hotelzimmer gucken können. Naja, aber das ist auch eine Art von Wertsteigerung, weil ja am Mittelmeer sowieso nichts los ist. Höchstens, dass mal einer an Horizonte ertrinkt, während in so Hotelzimmer manchmal richtige Stürme ausbrechen, Orkane. Nicht, wenn man Glück hat, sogar Mord und Totschlag. Nicht, und das ist schließlich für den lebenslänglichen Monaker doch auch eine angenehme Bereicherung des Fernsehens. Ehrlich. Jetzt zum Schluss noch das Wertvollste, was Monaco an Kunstschätze zu bieten hat, ist das fürstliche Briefmarkenalbum. Sie, also eine Sammlung von Weltruf. Ehrlich, also der hat hier Sätze komplett, wo unser einer nur von zu träumen wagt. Wie nur ist er natürlich auch in einer viel besseren Lage, weil wenn ihn auf einer Albumseite noch eine Marke fehlt, nicht, dann lässt er sich einfach do it yourself eine machen. Nicht, weil er ja als Fürst auch der höchste Postbeamte ist. Ne? Kann er sich das leisten, oh, der hat hier Marken, Arsch an Connu, ne? Ganz alte Sachen. Aber sieh, das beste Stück in seiner Sammlung ist doch immer noch dieser Grätz Kelly. Ne? So, mit wunderbaren Zähnen dran, die hinten postfrisch, ne? Und kann man auch als Tourist hier überall käuflich erwerben. Nicht, was ich ja doch das Schönste ist, was man von Monaco als bleibende Erinnerung mitnehmen kann. Ne, ehrlich, also wenn der Rainer nicht damals nicht diese Frau geheiratet hätte, Junge, da hätten aber die Kneipen hier bestimmt täglich 20, 30 Busse weniger zum Beköstigen. Und dann hat mir einer gesagt, der was von Schauspielwesen versteht, nicht Grätz Kelly als Fürstin, nicht, das wäre schon eine Bombenbesetzung für so eine kleine Rolle.